Die Aalam-Partei Kirgisistans und das Nationale Exekutivkomitee der panafrikanischen Bewegung veröffentlichten am 14. und 15. September jeweils eine Erklärung und begrüßten darin den Atomsprengkopf-Explosionstest der TVJK.